ich mal etwas ganz Großes tun, sagte der Junge am Nachmittag zu sich. Hat das Geringste nur vom Tage getan, haut sich aufs Sofa hin und träumt in die Luft, träumt von Ehre und Heldenruhm, einmal wird es geschehen, einmal etwas ganz Großes tun, ja, die werden schon sehen. Und Vater, Mutter, bleiben ehrfürchtig stehen, und alle Menschen wollen gleich mit ihm gehen. Einmal, einmal etwas ganz Großes tun. Irgendwann werd ich mal etwas ganz Großes tun, sagte der Junge am Nachmittag zu sehen.